der Straße gesehen. Er fand sie wirklich nett und er wollte mit ihr gehen. Doch wieder einmal hat er nichts zu ihr gesagt. Er wartet immer noch auf den perfekten Tag. So geht es schon seit Jahren, noch immer allein. Sitzt er zu Hause in seinem Kämmerlein. Er träumt halbe Nacht davon, dass er sie kennenlernt.